Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. The Crazy World of Arthur Brown ist das Motto heute Nacht noch bis 3 Uhr. Am Mikrofon ist Michael Frank. Space bucks the planets of the universe to play that silence. On a path of light towards the court of Earth's feet. Puzzling chameleon drawn by forces, shapes a soul to audition for us. Accepted sewer, old meat skewer, full of gravy, join the navy, push the dish in, splash no splish, get in the river, start your thighs to quiver, get your bone, leave it all alone, let the bones dim, dry bones dim, bones dim, bones dim, dry bones is dry, my neck is weak, I can't get down, I can hardly speak. Gonna fly one day! Thank you. your fingerboard. The harmonics are an Aquarian Space Plugs Them Bones ist der Titel dieser Exkursion von Arthur Brown und Kollegen. Ausgangspunkt ist hier ein Blick ins Weltall. Der Weltraum hat Finger und zupft an den Planeten, sodass eine Sonnensinfonie zu hören ist, obwohl es ganz still ist. Space plugs the planets of the universe to play that silent solar symphony. Im zweiten Teil der ersten Strophe ist der Blick auf den Erzähler gerichtet. Ich gleite die Zeit hinab auf einem Pfad des Lichtes hin zu dem Akkord der Erde. In der zweiten Strophe wird klar, dass der Weg zur Erde mit einem Bewerbungsgespräch beginnt. Ein Wesen, das kosmisches Chamäleon genannt wird, hat die Seele, die sich bewirbt, geformt. Und nachdem die Seele den Test bestanden hat, sucht man eine Maske aus und all die Rollen, die die Seele spielen wird, werden bei der Geburt schon festgelegt. Strophe 3 lässt dann wieder den Erzähler, soll heißen, die ausgewählte Seele sprechen. Seltsame, laute Musik umgibt mich, die Planeten kreisen dazu langsam in ihrem Orbit, ihre Töne fallen auf mich herab. Die Kosmologie mit Sonnensinfonie und dem auf die Erde entsandten Neutöner Botschafter erschien erstmals 1971 auf dem ersten Album von Arthur Browns Band Kingdom Come. Das war aber gerade nicht die LP-Version von damals, sondern eine vermutlich frühere Fassung, die letztes Jahr als Bonustrack der CD-Wiederveröffentlichung zugänglich wurde. Komponiert wurde der Song von Arthur Brown und Organist, Pianist und Arrangeur Vincent Crane. Vincent Crane war bei der Band Kingdom Come schon nicht mehr dabei. Vincent Crane war aber Browns wichtigster Partner in seiner wohl bekanntesten Band, der Crazy World of Arthur Brown. Von der Crazy World of Arthur Brown kommt jetzt ein Song über einen Albtraum. Wir schreiben das Jahr 1968. Bitte stellen Sie sich zu Beginn des Songs vor, dass etwas in Ihrem Gehirn explodiert. Die Explosionen zerstäuben Sie zu Regentropfen, Sie fallen von einem gelben Himmel. Für ein offenes Auge sehen die Regentropfen wie orangefarbige Gesichter aus. The Crazy World of Arthur Brown, Nightmare. Yellow sky, orange faces through an opened eye. Das war ein Ausschnitt aus dem Soundtrack des Films The Committee, zu Deutsch Das Komitee. Der Film wurde 1968 von Peter Sykes gedreht und präsentiert eine leicht kafkaeske Geschichte von Konformitätsdruck und Gehirnwäsche durch ein Komitee im leicht psychedelischen London dieser Zeit. The Crazy World of Arthur Brown haben einen Auftritt in dem Film. Während einer Party bringen sie den Song Nightmare. Arthur Brown hat am Anfang seinen lodernden Flammenhelm auf und hier klingt der Song noch infernalischer als in der Version vom ersten Album der Crazy World of Arthur Brown. Kein Mensch hätte geglaubt, dass der wenig erfolgreiche Kunstfilm nach dem Ende der 60er Jahre noch einmal auftauchen würde. Tatsächlich wurde er aber 2005 auf DVD wiederveröffentlicht. Wenig später tauchte der Ausschnitt mit Arthur Browns Nightmare bei YouTube auf. Inzwischen ist er auch ohne Bild in der CD-Neuauflage des Debütalbums The Crazy World of Arthur Brown erhältlich. Arthur Brown wurde 1942 geboren. Er studierte an zwei Universitäten Philosophie und Jura, doch bald wurde klar, dass er beruflich lieber Musik machen wollte. 1965 nahm er mit der Band Black Diamonds seine erste Single auf. Sie erschien nur als Flexi-Disc, also als dünne Schallfolie. Bis heute überliefert ist sie mirakulöserweise aber doch. Produziert wurde sie im Studio des Londoner Marquis Clubs und zwar von dem Yardbirds-Bassisten Paul Samwell Smith. I feel for you in so many different ways. Well, now you don't know how much I love you, child. You don't know how much I care. You don't know how much I need you. Without you, life I can't bear. You don't know, baby. You don't know, baby. No, you don't know. You left is still burning. It's burning down deep in my soul. When I think of all your loving and kissing, it's you I want to hold. You don't know, baby. Oh, you don't know, child. You just don't know. No, no, no. Thank you. your man, or not much older than a child. I took to wandering and to searching for a life that was free and wild. Took a walk down the river just to find what I could see. I saw two men, they were lying in the river, pointing up their guns at me. There's a heart that prays, a heart full of longing, a heart that wishes to be free, heart that whispers in the water for a young man and two cunning thieves. The two men in the river wanted to rob me of my life, so I lay down on the bank and I pulled out my bowie knife. These two men in the river, water had entered the chamber of their guns. They cried in rage and they rushed towards me, a young man whose life had just begun. Oh, there's a heart that prays, a heart full of longing, a heart that wishes to be free, heart that whispers in the water for a young man and two cunning thieves. Don't you know, I ain't no gambler. Don't you know, I ain't no thief. But when these two men, they lunged towards me, I cut them down without grief. I live on the banks of the river, and each night, at about nine, two ghostly figures, they come a-walking, tied together by a golden line. There's a heart that prays, a heart full of longing, a heart that wishes to be free, heart that whispers in the water for a young man and two cunning thieves. I take the line that is golden, and I drag these men with me, for we are joined, we're joined forever. One young man and two cunning thieves. There's a heart that prays, a heart that longs, a heart that wishes to be free. Oh, to be free. Arthur Brown mit personalisiertem Blues und Rhythm and Blues. Gerade eben gab es ein Duo mit dem Gitarristen Craig Ross aus dem Jahr 1990. Joined Forever heißt der Song. Er wurde als Bonustrack einer CD-Wiederveröffentlichung zugänglich. Speak No Tech heißt dieses Album von Arthur Brown und davon gibt's gleich noch einen Track. Vor dem geflüsterten Blues gab's britischen Rhythm Blues etwa anno 65, You Don't Know, die erste Single, die Arthur Brown aufnahm, zusammen mit den Black Diamonds. Sie wurde nur als Flexidisc gepresst, deshalb der leicht rauschende Klang der Aufnahme. Die Flexidisc war keine erfolgreiche musikalische Visitenkarte. Erste neue Plattenaufnahmen von Soul-Standards für das Polydor-Label blieben im Archiv liegen. Schließlich hatte Arthur Brown aber doch Glück. Der Toningenieur der Flexidisc-Single, Philip Woods, vermittelte ihm ein längeres Engagement in einem Pariser Club. 1965 oder 66 war das. Arthur Brown konnte seinem Talent für wilde und dramatische Bühnenshows freien Lauf lassen, wie es der Zufall wollte, kam dann auch noch kurz nach Beginn seiner Auftrittsreihe in dem Club das französische Staatsfernsehen vorbei und filmte einen kurzen Ausschnitt eines Auftritts für eine Sendung, inzwischen nachzuerleben auf YouTube. Arthur Brown wurde damals sehr beliebt in Paris, er wandelte im Kreis von Künstlern und Jetset und lieferte den Soundtrack zu einem Roger Vadim-Film mit Jane Fonda. Das Jahr in Frankreich wurde für Arthur Brown aus verschiedenen Gründen recht abenteuerlich. Zum Beispiel, weil im Pariser Nachtleben auch die Mafia ihre Interessen vertreten wissen wollte und Arthur Browns Erfolg in dem einen Club in Montmartre Kunden aus ihren Clubs abzog. 1966 war Arthur Brown zurück in London. In der Wohnung über ihm probte ein begabter, klassisch geschulter Keyboarder, Vincent Crane. Crane gehörte zu der Sorte Organisten, die Bassläufe auf den Pedalen der Orgeln spielen konnten. Komplettiert wurde die erste Formation der Crazy World of Arthur Brown im Herbst 1966 von dem Drummer Draken Thaker. Der hatte Pech gehabt und war wegen eines Verkehrsstaus zu spät zu einer Audition für die Jimi Hendrix Experience gekommen. Mitch Mitchell bekam bekanntlich den Job bei Hendrix. Draken Thaker stieg bei der Crazy World of Arthur Brown ein. Because you're tell you how it's gonna be. Y'all gonna give your love to me. I'm gonna love you night and day. Love is love, not fade away. Love is love, not fade away. Love is love, not fade away. My love bigger than a Cadillac. With my baby in the front and me in the back. Shake your steering wheel. Come on, baby, now it's steel. Love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away. Noch einmal zwei Rhythm and Blues Variationen mit Arthur Brown. Los ging's mit einer Aufnahme vom ersten und einzigen Album, The Original Crazy World of Arthur Brown, ein Song von Screaming Jay Hawkins aus den 50er Jahren, I Put a Spell on You. Etliche Größen haben diesen Song aufgenommen, Nina Simone zum Beispiel, Creedence Clearwater Revival, und auch Arthur Brown scheint der Song viel zu bedeuten. Bis heute ist er in seinem Live-Programm, und wer die Schatzkammer YouTube nutzen kann, der sollte unbedingt nach einer Unplugged-Version mit zwei Gitarristen und Arthur Brown aus dem Jahr 1999 suchen. Nach I Put a Spell on You gab es eine technoide Version des Buddy Holly-Hits Not Fade Away vom Beginn der 80er Jahre vom Album Speak No Tech. Es entstand in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Suicide- und Blondie-Produzenten Greg Leon. 1967 sorgte die Crazy World of Arthur Brown in der Londoner Szene für reichlich Aufsehen, nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen der spektakulären Show von Arthur Brown. Eines seiner Markenzeichen wurde zum Beispiel sein düsteres Make-up und später der berühmte Feuerhelm. Das Management-Team der Who, Kit Lambert und Chris Stamp, nahm die Crazy World of Arthur Brown auf Empfehlung von Pete Townsend unter Vertrag. Eine erste Single floppte Ende 1967, 1968 brachte dann aber den Millionen-Hit Fire und eine wirklich beeindruckende Debüt-LP, die einfach so hieß wie die Band, The Crazy World of Arthur Brown. God, brother, you lie. Let them burn you through. twisting, turning, falling, burning, roaring balls of fire. Eyes that see them have no need of guides to span the wire. Let the flames burn you right through till lower burns through higher. Come and see, come and die. Come and see, come and die. I can sell you. It's a love with nothing to find. Crystals of beauty, the mountain, the sea. Soaking it into a mind full of fire. Going hands for the sun and set yourself free. Come and see. Come and buy. Come and buy. Buy my love. Sleeping sunsets wet their beauty, melting at your feet. Take your mind through sacred fire. From your feet, burn down your funeral pyre. Come and see, come and buy. Come and see, come and buy. I can sell you. To set in the water for tea. Pockets of love for nothing a pound. Crystals of beauty to melt in the sea. Soaking it into a mind full of fire. Going hands for the sun and set yourself free. Come and see. Come and buy. Come and buy. Buy, buy, buy. Buy, buy, buy. Sun that sweats at midnight, burning you below. See the sun as it sweats with beauty, burning through the fire. Feeling out your soul so deep. Fire, come and burn. Thank you. was traveling faster and faster till colors became just a blur. And the buildings were falling plaster from plaster till things just weren't what they were. What could save mankind from man when the blind from the larder, and suddenly it was there, and in each and every land, each man, beast, and creature had an apple in his hand, and from that day came a new recreation, the great spontaneous apple creation. I won't be leaving you wiping tears from my brain. Catch the drops where minds bleed within you. See the teeth that withdraw their sting from your eye. Your eye. Das war eine Trilogie mit Songs aus dem ersten und einzigen Album der Original, Crazy World of Arthur Brown, aus dem Jahr 1968. Los ging's mit Come and Buy, danach gab es die spontane Apfelkreation, Spontaneous Apple Creation, und gerade eben, das war die Schlussnummer der LP, Child of My Kingdom heißt sie. Die Streicher- und Bläserarrangements auf der LP hatte der klassisch geschulte Organist Vincent Crane geschrieben, wenn sich Arthur Brown richtig erinnert, innerhalb von nur 2 Wochen. Für die Plattenaufnahmen war die Original-Trio-Besetzung der Crazy World of Arthur Brown erweitert worden. Sean Nicholas alias Nicholas Greenwood war als Bassist nun mit dabei. Die Hitsingle Fire erschien im Juni 1968, zuvor war sie aber neben anderen Tracks der LP schon in einer BBC-Sendung vorgestellt worden im April 68. Und wie bei der BBC damals üblich, wurden die Songs extra für die Sendung neu eingespielt. Hier ist also die Crazy World of Arthur Brown mit dem einleitenden Fire-Poem und mit Fire. And I was lying in the grass by a river, and as I lay there, suddenly the grass turned to sand and the river turned to a sea. And I looked round, and the sea burst into flame, and the sand was burning, and there were all these shapes trying to raise themselves from the flame, and being sucked back down, and I knew that I had to get out of there, and I looked above, and I saw this face that was smiling down at me and beckoning and saying, come on home! And I tried to raise myself, but I got a little higher. A little higher, a little higher, and a little higher, and I reached out, but as I reached out, the shape shattered, and my hands burned me, and I was falling, I was falling, I was falling, I was falling into flames, and oh, it's so hot in here, let me out, please! Fire! I take you to bear. Fire! I take you to lair. I'm sitting there. You've been living like a little girl. Like a little girl in the middle of your little world, and your mind, your tiny mind, though you've really been so blind. Yes, your mind, your tiny mind, fallen far too far behind. You're gonna fire you're gonna burn. The Crazy World of Arthur Brown in einem Studio der Kollegen von der BBC. Die Aufnahme vom April 1968 wurde letztes Jahr erstmalig auf CD zugänglich, auf der erweiterten Ausgabe des Debütalbums The Crazy World of Arthur Brown. Trotz internationalen Charts-Erfolgen und erfolgreichen Auftritten in den USA hielt die Band nicht lang, ein erstes Mal zerbrach sie, weil Vincent Crane nicht mehr mit Rack and Thieker zusammenspielen wollte. Hinzu kamen ernste mentale Probleme Vincent Cranes, die zu seiner Einweisung in eine psychiatrische Klinik führten. Eine Neuauflage, The Crazy World mit Vincent Crane, einem Bassisten und Drummer, Carl Palmer, trennte sich ebenfalls bald im Herbst 1969. Crane und Palmer gründeten dann die Band Atomic Rooster. 1970 begann dann Palmers erfolgreiche Zusammenarbeit mit Keith Emerson und Greg Lake. Arthur Brown forschte zunächst mit Draken Thieker in der Band Puddletown Express weiter, mit viel Raum für freie Improvisationen. Danach verlangte es Brown wieder nach festeren musikalischen Strukturen. Aus Jam-Sessions im Jahr 1970 entstand schließlich die Band Kingdom Come mit dem damals 22-jährigen Gitarristen Andy Dalby. 1971 erschien das Debütalbum von Kingdom Come. Bis zu den 2 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk jetzt noch die Eröffnungsnummer Internal Messenger. The plane needed calm, and there before it was thousands of people. Absolute thousands of people, and these peoples looked up towards the heaven, and there before them was the Lord, the Christ. Oh! He was there! Yes, he was there! And he looked out! No! He was not saved, because the Lord looked down. He looked down, he looked down at all these sinners, and he finally said, these sinners, and said, you have sinned again. And this Lord, which is above all of us, shall preach forevermore because we are immortal. Feeling like yourself a